verdammten Axt. Falls die Falle dazu schnappt, gibt es für dich kein Entrinnen. Halloween ist der Tag, an dem ich aktiv bin. Der Ergentin.